SWR 2 Nachrichten. Es ist 16 Uhr, Berlin. Gegner der Sozialreform Hartz IV rechnen morgen mit Protestdemonstrationen in mindestens 90 Städten. Sie erwarten mehrere 10.000 Menschen zu diesen Demonstrationen. Die Organisation der Globalisierungskritiker ATTAC erklärte, trotz der Zugeständnisse der Bundesregierung lehne man die Arbeitsmarktreform ab. Der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionschef Stiegler wirft dem Bundespresseamt vor, die Reform der Öffentlichkeit nicht richtig erklärt zu haben. In der Regierungskoalition finde sich niemand, der mit der Arbeit des Presseamtes zufrieden sei. Der SPD-Politiker sagte, er werde die Arbeit des Presseamtes sehr genau beobachten. Budapest. Eine Lufthansa-Maschine ist auf dem Flug von Istanbul nach Frankfurt außerplanmäßig in der ungarischen Hauptstadt gelandet. Die Lufthansa bestätigte, dass es eine anonyme Anschlagsdrohung gegeben hat. Nähere Einzelheiten teilte die Pressestelle der Lufthansa nicht mit. Das Rollfeld in Budapest war von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gesichert. Bagdad. Im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt sind am Mittag mehrere Granaten eingeschlagen. Ein Mensch wurde getötet, etwa 20 wurden verletzt. Die Granaten explodierten in der Nähe des Hotels, in dem die Nationalversammlung zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen ist. Von den 1000 Delegierten haben mehr als 100 aus Protest gegen die Angriffe auf Najaf die Versammlung verlassen. Der Schiitenführer al-Sadr will noch einmal über ein Ende der Kämpfe in Najaf verhandeln. Er hat den Sicherheitsberater der Übergangsregierung gebeten, nach Najaf zurückzukommen. Gestern sind die Verhandlungen gescheitert. Seit dem Vormittag wird in Najaf wieder geschossen. Miami. Die Behörden in Florida haben noch immer keinen Überblick, wie viele Menschen durch den Hurricane Charlie umgekommen sind. Bisher wurden 13 Todesopfer geborgen. Mehrere hundert Menschen werden noch vermisst. Dem Auswärtigen Amt in Berlin liegen keine Hinweise auf deutsche Opfer vor. Das Generalkonsulat in Miami hat Mitarbeiter in die Katastrophengebiete geschickt. Der Wirbelsturm zerstörte mehrere tausend Häuser und mehrere Wohnwagenparks. 2 Millionen Haushalte sind ohne Strom. Über dem Atlantik ziehen sich 2 weitere Hurricanes zusammen. Lourdes. In dem südfranzösischen Wallfahrtsort hat Papst Johannes Paul II. Mit etwa 300.000 Gläubigen die Messe gefeiert. Die Katholiken feiern heute Mariä Himmelfahrt. In seiner Predigt forderte der Papst den Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Ende. Niemand dürfe sich anmaßen, über das Lebensende zu entscheiden, sagte der Papst zum Thema Sterbehilfe. Der 84-Jährige verlas seine gesamte Rede selbst, wenn auch streckenweise mit Mühe. Am Nachmittag will Johannes Paul II. Die Mariengrotte in Lourdes noch zu einem privaten Gebet besuchen. Budapest. In der Formel 1 hat Weltmeister Michael Schumacher auch den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Mit dem 12. Saisonsieg stellte Schumacher einen neuen Saisonrekord auf. Der Ferrari-Pilot kann im nächsten Rennen im belgischen Spa erneut vorzeitig Weltmeister werden. Sein Teamkollege Rubens Barrichello kam auf den 2. Platz. Fernando Alonso wurde 3. McLaren-Mercedes kam mit David Coulthard auf Rang 9. Der 2. Silberpfeil-Pilot Kimi Räikkönen schied aus. Athen. Bei den Olympischen Spielen haben sich Medaillenhoffnungen der deutschen Mannschaft heute noch nicht erfüllt. Den Degenfechterinnen gelang es nicht, in die Medaillenränge vorzustoßen. Im Schwimmen ist Doppelweltmeisterin Hanna Stockbauer über 400 Meter Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Auch die Schützen blieben bislang ohne Medaille, die man ihnen vor den Spielen zugetraut hatte. SWR Nachrichten, Redaktion Uwe Ernst. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Hoch lenkt wieder trockene und warme Luft zu uns. Die Vorhersage bis morgen Abend. Am Abend bleibt es freundlich, in der Nacht ist der Himmel meist klar. Gegen Morgen bilden sich örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10 Grad. Morgen ist es zunächst oft sonnig. Nachmittags entwickeln sich in Rheinland-Pfalz und Baden Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 29, am Oberrhein bis 31 Grad. Und die weiteren Aussichten? Am Dienstag und Mittwoch schwül warm mit teils kräftigen Schauern und Gewittern, zwischendurch Sonne. Es ist 16.05 Uhr. SWR 2 Radioart Hörspiel. Ich hasse die Kunst. Aber die Literatur hasse ich nicht, natürlich nicht. Niemand hasst die Literatur. Das wäre ja wie süße Robbenbabys hassen. Das wäre ja wie süße Kampfhundbabys hassen. Ja, du hast recht. Literatur ist keine Kunst und taugt nicht mal zum Hassen. Literatur taugt nicht mal zum Geldverdienen. Jedenfalls taugt Literatur nichts, ohne die Kunst, Geld zu verdienen. Die einzige Kunst in der Literatur ist die Kunst, Geld zu verdienen. Kannst du mir sagen, wie man bei einer Massenlesung Geld verdienen soll? Ausgerechnet ich bei einer Massenlesung. Das klingt wie Massenhinrichtung, ein Entlassungsgrund. Aber ich kann dich nicht mal entlassen. Niemand kann Mutti entlassen. Hallo, Rezeption, ist hier niemand? Wir warten hier auf unsere Schlüssel. Wie kannst du mich nur in eine Massenlesung reinstopfen? Und auch noch für so ein rufschädigendes Honorar hassenswert, wo ich Geld so liebe. Die Zimmerschlüssel bitte. Ja, Zimmer 321. Pippi tritt auf. Hörspiel von Reinhold Battberger. Ich hasse die Kunst. Ich hasse die Kunst. Mutti, hörst du mir zu? Ich hasse die Kunst. Duschen ist ungesund. Jedenfalls oft so lange duschen. Hassen ist auch ungesund. Was ist denn das verflixte Shampoo? Seifenspender, wie ich die hasse. Was hast du gesagt? Du hasst die Kunst. Ja, genau. Ich dusche mir den Kopf leer. Alles raus. Die Kunst raus, die Männer raus, dich. Schadet nicht, sich mal was Neues einfallen zu lassen. Ich sag's aber trotzdem, ich hasse die Kunst und ich liebe das Geld. Ich wiederhole alles, was schön ist wie das Geld. Was positiv ist wie das Geld. Was optimistisch ist wie das Geld. Aber ich hasse Massenlesungen. Klingt wie Massenhinrichtungen. Klingt wie Freizeitgestaltung. Noch nie hast du mich in eine Massenlesung hineingepfercht. Und deshalb bleibe ich hier in diesem Zimmer bis zum Rückflug. Du hast vergessen, mir in die Ohren zu brüllen. Duschen ist ungesund, nein? Heute nicht? Gib dir keine Mühe. Es ist kein Mikrofon da! Es ist keine Kamera da! Da wird es aber höchste Zeit. Wenn ich spreche, hat Publikum da zu sein. Wenn ich anfange zu sprechen, hast du für Publikum zu sorgen. Während du unter der Dusche stehst. Egal, wo ich stehe. Egal, wo ich auftrete. Du wiederholst dich. Ich sag's aber trotzdem. Wiederholung ist Kunst. Die ganze Kunst ist Wiederholung. Das ganze Leben ist Wiederholung. Das hängt mir zum Hals raus. Die Kunst hängt mir zum Hals raus. Du hängst mir übrigens auch zum Hals raus. Auch das ist mir nicht neu. Was sagst du? Zieh dich endlich an, du hast deinen Termin. Verdienen wir Geld? Wir verdienen immer Geld. Bei einem Termin vor einer Massenlesung? Ein kleines Porträt über dich. Setz dich später auf deine Webseite. Klingt nach einer Praktikantin. Oder besser, nach einem zur Berührung mit Literatur verurteilten Praktikanten. Klingt also nach schlechter Laune, Schweißgeruch und übersäuertem Magen. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck. Kuck. Kuck. Na also. Nein, Sie stören nicht, Herr Praktikant. Ja, Sie dürfen Ihr Diktiergerät einschalten. Ich finde es süß, wenn heute noch jemand für eine Zeitung arbeiten will. Alle wollen doch zum Fernsehen. Ich liebe diese altmodischen Dinge. Zeitungen, Hotelzimmer, neben dem Bett eine Bibel und die Fernbedienung. über diese altmodischen Dinge. Zeitungen, Hotelzimmer, neben dem Bett eine Bibel und die Fernbedienung. Ich liebe es, wenn Hotelzimmer größer sind als Gefängniszellen. Machen Sie es sich bequem, Herr Praktikant. Bald haben Hotelzimmer nur noch die Größe von Särgen. Sie haben Glück. Ich bin frisch geduscht. Sie werden es heute mit einem wohlduftenden Exemplar der Literatur zu tun bekommen und mit durchgelüfteter Literatur. Sie haben es heute mit einer taufrischen Literatur-Performance-Künstlerin zu tun. Wenn Sie an Mutti vorbeigekommen sind, können Sie getrost Platz nehmen und ein Mineralwasser trinken. Mutti finde ich ganz ekelhaft. Dafür ist Püppi umso schöner. Könnte allerdings auch Omi zu dir sagen als Berufsbezeichnung. Wie findest du das, Mutti? Ekelerregend. Fest steht allerdings, Mutti hat mich zu einer Massenlesung verurteilt. Mutti hat einen schlechten Vertrag gemacht. Mach du deine Kunst, ich sorge für den Rest. Sie entschuldigen. Der Herr Praktikant entschuldigt sich ja gerne, ich eher weniger. Wissen Sie, Herr Praktikant, ich liebe die Kunst nicht, sondern das Geld. Und ich verdiene es. Wissen Sie, Herr Praktikant, ich liebe die Kunst nicht, sondern das Geld. Und ich verdiene es. Gleich sagt Mutti, deine Liebe zum Geld hat dich nicht gehindert, einen Mann zu heiraten, der Geld vernichtet. Und ich sage, lass meinen Mann aus dem Spiel. Sein Pech war nicht nur das Geld. Ein Broker jongliert nun mal mit dem Geld, leider in meinem Fall. Als er noch Geld hatte, war er sehr sexy. Jetzt ist sein Geld weg und Schluss. Dein Geld ist auch weg. Jetzt macht er sich eben auf andere Weise nützlich. Das muss doch alles hochinteressant für Sie sein, Herr Praktikant. Püppis Privatleben. Informieren Sie, überliefern Sie. Sorgen Sie für ungehinderten Zugang zu allen Informationen über Püppi und ihre Literatur. Berichten Sie. Püppi liebt zwar das Geld, aber ihr Glück hängt nicht daran. Ich kann das verspielte Geld verschmerzen und Mutti kommt auch nicht zu kurz. Jetzt übt mein Gatte eine sinnvollere Tätigkeit aus. Er hütet das Kind. Geld bekommt er von mir, gar keine Frage. Ich brauche einen Gatten, eine Familie, Sex und ein Kind natürlich, Herr Praktikant. Sonst fehlt etwas in der Karriere. Ein Gatte, der mein Sexleben nicht stört. Darunter verstehe ich einen Gatten, den meine beiden Sexleben, das tatsächliche und das wichtigere, mein öffentliches Sexleben, nicht stören, Herr Praktikant. Mutti setzte den Ehevertrag auf. Wasserdicht, Herr Praktikant. Okay, Püppi, sagte mein Gatte, da bin ich aber froh, dass Mutti unseren Ehevertrag aufgesetzt hat. Ich vertraue Mutti total. Und ich sage ihm dann wieder einmal zum 100. Mal, Püppi, höre ich gar nicht gern von dir. Du bist mein Gatte und der Vater meines Kindes und Schluss. Ein Sohn, Herr Praktikant. Obwohl ich lieber eine Tochter gehabt hätte, nicht wahr, Mutti? Was? Aber dann mochte ich meinen Sohn doch sehr. Obwohl ich meine Kunstliteratur-Performance fanatisch gelebt habe. Liebe. Nein, mein Leben ist es nicht, aber 10 lange Jahre meines Lebens war es mein ganzes Leben. Als Schwiegersohn war ja Mutti damals doch sehr recht. Der? Ein Schwiegersohn, der uns nicht stört bei der Arbeit, ja. So einer wäre mir schon recht gewesen, aber der nicht. Versager. Sie entschuldigen. Der Herr Praktikant entschuldigt, aber Versager entschuldigt er sich ja ungern. Es gibt allerdings Schlimmeres. Dein Schwiegersohn ist kein Versager. Er ist ein Verlierer. Am allerschlimmsten sind die Versager, die sich für Sieger halten, Herr Praktikant. Die brauchen natürlich nicht entschuldigt zu werden. Mein Gatte weiß, dass er ein Verlierer ist. Also nervt und behindert er mich nicht mit Größenwahn. Außerdem ist er dankbar, dass er versorgt wird. Und mir macht es keine Mühe, ihn zu versorgen. Ich brauche in diesem Beruf und als Frau auf jeden Fall einen Gatten. Schon aus Imagegründen. Jeder Musikstar, jeder Filmstar ist heute verheiratet. Früher genügte es, heimlich verheiratet zu sein. Liebhaber und Väter gibt es wie Sand am Meer, aber in diesem Beruf brauche ich heute einen Ehegatten. Hätte ich mir einen Gatten kaufen müssen, wäre das erheblich teurer geworden. Erpressung, womöglich Sex. Und als Vater meines Kindes wäre er auch nicht in Frage gekommen. Er lässt uns beide in Ruhe. Also was willst du, Mutti? Versteht nichts von seinem Beruf, versteht deinen nicht. Wovon versteht er was? Vom Enkel machen. Dafür hab ich dich nicht... Ja, dafür hast du mich nicht dressiert. Nicht in die teuren Internate geschickt. Sie entschuldigen. Der Herr Praktikant entschuldigt ganz bestimmt. Der Herr Praktikant ist ganz wild darauf, Geschichten aus Püppis Leben zu hören, Mutti. Dein Püppi als Wunderkind zum Beispiel. Wenn schon Tochterdressur, Herr Praktikant, dann wenigstens Eisprinzessin oder noch besser Turnerin. Da wäre ich jetzt schon zu alt dafür, hätte ein kaputtes Rückgrat und bereits alles hinter mir. Ein Wunderkind? Wie kommt denn so ein Gedanke in das Gehirn eines Menschen, ein Wunderkind zu machen? Das muss doch ein krankes Gehirn von einem kranken Menschen sein. Ausgerechnet, ich habe eine kranke Mutter mit einem kranken Gehirn. Wie bist du nur darauf gekommen, ein Wunderkind zu wollen? Frage ich Mutti, Herr Praktikant. Vielleicht sollten Sie das Mutti fragen. Mir antwortet sie ja nicht. Das bedeutet jahrelang Dressur, Herr Praktikant. Und dann macht das dressierte Wunderkind am Schluss doch, was es will. Wer weiß, ob mein Vater die Wunderkindproduktion gestoppt hätte. Ein Pastor, der jung stirbt, wo gibt's denn sowas? Pastoren werden doch alle uralt. Ich weiß heute noch nicht, was ein Wunderkind ist. Ein Wunderkind ist ein Kind, das Geld kackt. Na, dann wäre ich doch fast eins. Nur zu alt bin ich schon für ein Wunderkind. Ich bin 25. Ich habe einen Beruf, in dem ich mit 25 schon zu alt bin. Wie bei der Prostitution. Wie bei der Wunderkind-Prostitution. Wissen Sie, was Wunderkind-Prostitution ist, Herr Praktikant? Prostitution ist das Zentrum der Kunst, Herr Praktikant. Ein kleiner Mythos. Manche Künstler kommen da ein Leben lang nicht mehr heraus. Ich bin natürlich rechtzeitig herausgehüpft und ins Zentrum der Literatur gesprungen. Da sind wir mit alten Männern und ewig 20-jährigen Greisen allein. Dort befindet sich dann Püppi im Zentrum der Literatur. Herr Praktikant, alles ist umsonst. In den Mädcheninternaten wird das künftige Wunderkind mitten in der Menge der absoluten Anti-Wunderkinder vor allem für einen Ehemann dressiert. Statt Wunderkind Frühpubertät, statt Violine, wie schnapp ich mir den besten Ehemann? Und selbst das hat bei dir nicht funktioniert. Von wegen bester Ehemann. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck! Kuckuck! Na also. Haben Sie zufällig eine Zigarette? Ganz ungesund. Na, wem sagen Sie das? Hab's mir abgewöhnt. Zusammen mit meiner Frau. Willenssache. Verstehen Sie? Sagt mein Püppi also. Als das Kind kam. Schluss mit der Zigarette. Ja, ja. Unser Sohn. Alles Willenssache bei meinem Püppi. Sie verdient das Geld. Ich bin Hausmann. Das sehen Sie ja heute überall, die Väter mit der... Mit der Bauchtasche und das Baby drin. Väter jeden Alters. Manchmal glauben sie, das ist der Großvater oder sogar Urgroßvater mit der Babybauchbinde und dem Kind. Aber denkste, es ist der Vater. Sogar unsere Minister laufen schon mit ihren um den Bauch gewickelten Babys herum. Bald werden sie nur noch Väter mit Bauchbinden und Kindern und Kinderwagen sehen. Und die Mütter verdienen das Geld. Kuckuck. Mein Püppi ist unterwegs. Performance, Kunst, Ausland, Fernsehen, Videoclips. Naja, was halt Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen so tun. Mein Püppi ist eine Literatur-Performance-Künstlerin. Ja, da legt sie Wert drauf. Den Beruf hat sie selber erfunden. In Amerika. Literatur-Performance-Künstlerin. Ja, das ist von allem etwas. Plus Fernsehen und Internet. Ja, gerade ist mein Püppi auf Tournee. Massenlesungen. Also ich bin mehr ein musischer Mensch. Oper, verstehen Sie? Lesen ist nichts für mich. Mir ist schon so ein Bildschirmtext zu viel. Irgendwie ist das Lesen gegen die männliche Natur. Heute trinkt er ja gar nichts. Warum trinkst du denn nichts? Zuckerfreier Tee natürlich. Ne? Ach, und die Schnuller schmeißt er wieder weg. Früher las ich Börsenkurse, berufsbedingt, lange her. Heute nur noch Baby und große Opa. Mutti, hier fehlt die Bibel. Ruf den Zimmerservice, im Nachttisch hat eine Bibel zu liegen. Sag, wir tauschen die Minibar gegen eine Bibel. Ich hab die noch nie mit einer Bibel in der Hand gesehen. Zimmerservice? Wir wünschen eine Bibel. Und Mineralwasser. Eine Bibel und Mineralwasser. Mit einer Bibel fühle ich mich in Hotelzimmern sicherer. Die beste Dressurziel Nummer 2, Herr Praktikant. Wie wird man die beste Ehefrau? Nur Geld verdienen haben Sie uns nicht beigebracht. Ausgerechnet das, wovon die Schweizer etwas verstehen, bringt in den Schweizer Internaten niemand bei. Das allerdings konnte ich immer von ganz allein. Geld verdienen. Schon vor dem Violinspielen und Lesen und Schreiben wusste ich, wie ich an Geld komme. Ein großes Talent. Das wichtigste Talent überhaupt. Ich bin ein Naturtalent im Geldmachen. Ich bin ein Wunderkind im Geldmachen. Wie bist du nur auf diese blöde Idee mit der Violine gekommen, Mutti? Ja, ich das Spiel auf der Violine machte mir anfangs sogar Spaß. Bis zur Pubertät, die setzte zum Glück ziemlich früh ein. Wahrscheinlich hätte ich gar keine Literatur-Performance-Künstlerin werden müssen, um Geld zu machen. Ich wäre als Schaufensterpuppe Millionärin geworden. Ich kann mir sogar einen verschuldeten Ex-Broker als Ehemann leisten. Und dich als Mutter und Agentin. Mutti ist auch nicht gerade preiswert. Du hättest dir das Internat also sparen können. Du hättest dir das alles sparen können. Abwarten, bis die Tochter Geld kackt, Herr Praktikant. So macht man das. Ich frag mich, was das Publikum an deiner ordinären Ausdrucksweise findet. Sie entschuldigen. Nein, Sie entschuldigen nicht. Die Leute sind froh, dass sie mal ein deutsches Wort hören. Meine Lesungen sind natürlich auf Englisch. Das Einzige, was alle tatsächlich beeindruckt, Herr Praktikant, ist mein Umsatz. Erstens finanziell, zweitens Image. Das Einzige, was alle tatsächlich beeindruckt, Herr Praktikant, ist mein Umsatz. Erstens finanziell, zweitens Image. Ich werde die erste Literatur-Performance-Künstlerin der Welt sein, die an die Börse gehen wird. Ist Ihnen klar, Herr Praktikant, was es bedeutet, mit etwas sehr viel Geld zu verdienen, das niemand wünscht oder braucht? Und das im Grunde für überflüssig gehalten wird und tatsächlich lächerlich ist? Ich gebe zu, es beeindruckt natürlich auch die sogenannte Branche noch nach 10 Jahren, dass ich bereits mit 25 10 Jahre im Geschäft bin. Aber am meisten hat den sogenannten Betrieb beeindruckt, dass eine 15-Jährige mit einer Hand zwischen den Beinen den Klagenfurter Vorlesewettbewerb gewonnen hat. So einfach war das damals mit dem Provozieren. Ich habe bei meinen Lesungen immer eine Hand zwischen den Beinen. Und dann müssen meine Kritiker feststellen, trotzdem ist bei ihr anscheinend auch noch Hirn da. Zweitrangig natürlich in diesem Fall. In Deutschland interessiert man sich nur für Rinderhirn und allenfalls für Kunst aus dem Bauch, wie das so schön heißt. Es gibt nichts, was ausgetüftelter wäre als die sogenannte Kunst aus dem Bauch. In Amerika kann man das sogar studieren, wie das geht, Kunst aus dem Bauch zu machen. Ich hätte mit allem schon mit 11 Jahren anfangen sollen. In der Kunst- und Literaturprostitution kann man nie zu früh anfangen. Das bedeutet noch lange nicht, dass du bei deiner sogenannten Literaturperformance wie eine Prostituierte auftreten musst. Misch dich nicht in meine Auftritte ein. Eines Tages verrätst du mir, wie du meine Manuskripte und Texte und das ganze von mir produzierte Internetfutter verkaufst, ohne je eine Zeile von mir gelesen zu haben. Dir bei deiner Literaturperformance zuzuschauen, genügt mir bereits. Wahrscheinlich beleidigst du mich in jedem deiner Bücher. Das brauche ich nicht auch noch zu lesen. Und Amerika hast du mir zu verdanken. Da hat Mutti immer noch gehofft, ich würde Violinvirtuosin, Herr Praktikant. Letzter Versuch und letzte Investition fürs Wunderkind. In Wirklichkeit ist Mutti ihrem Ami nachgereist. Im College war es dann schnell vorbei mit deinem Püppi und ihrer Violine. Du tust gerade, als hätte ich dich zur Violine gezwungen und hingequält. Sie entschuldigen, Herr Praktikant. In Amerika habe ich gelernt, dass Deutsch eine tote Sprache ist, Herr Praktikant. Sie entschuldigen sicher. Deutsch ist eine Sprache, die tot ist, obwohl sie noch gesprochen wird. Das Schreiben war immer das Wenigste. Wie atmen, wie essen, schlafen. Zuerst kommt doch... Ich gebe zu, das war eine gute Idee von Mutti, Amerika und das College. Und Mutti hat gelernt, wie man eine Webseite einrichtet und meine Texte verkauft. Die Literatur ist für Püppi und das Internet ist für Mutti. Ihr Wunderkind hatte sie so doch noch bekommen. Wenn auch mittlerweile schon 15 Jahre alt und in der aussterbenden Disziplin... Literatur für keinen. Muttis beste Idee war, meine Literatur zuerst in den USA zu veröffentlichen. In Deutschland würde ich immer noch in Literaturzeitschriften herumgeistern. Ja. Aber du musst zugeben, die Idee, Literatur gleichzeitig mit meiner Literaturperformance zu verkaufen, war auch nicht schlecht. Ich wusste längst, dass alles in Deutschland erfolgreicher aus den USA kommen muss. Natürlich mussten auch wir beide aus den USA kommen. Mein Püppi und ich. Ohne Violine. Ich war nicht traurig, als du die Violine weggelegt hast. Hauptsache, mein Püppi ist in irgendeiner Disziplin die Erste. Herr Praktikant, Sie entschuldigen. Nein, er entschuldigt bestimmt nicht. Ich wusste, in Deutschland wird Literatur von alten, unappetitlichen Männern gemacht. Und da fegt mein frisches, amerikanisches Püppi durch und macht die Halbtoten munter. Siehst du, das sagst du selbst. Sei froh, dass ich nicht mit diesen unappetitlichen alten Männern ins Bett musste, sondern brav einen appetitlichen Gatten gefreit habe. Berücksichtigen Sie das, Herr Praktikant. Das wäre nicht nötig gewesen. Die alten, unappetitlichen Männer, die in Deutschland Literatur machen, haben hauptsächlich mehr oder weniger wohlwollend herumgesabbert. Da war nichts zu befürchten. Dafür habe ich gesorgt. Sie sollten Mutti interviewen, Herr Praktikant. Trinken Sie doch Ihr Mineralwasser. Was ist denn jetzt mit dieser Massenlesung? Es handelt sich dabei doch bestimmt um einen deutschen Männergesangverein mit Ehrendame. Was habe ich da zu suchen? Ich werde doch immer nur eingeladen, wenn Gertrud und Gisela abgesagt haben. Sie haben aber zugesagt. Was? 3 Frauen und 29 Männer? Das ist hoffentlich keine frauenfreundliche Veranstaltung. Frauenfreundliche Veranstaltungen deprimieren mich. Mutti, wir unternehmen was. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck. Geht doch, ihr Kleine. Und jetzt die Flasche. Ah, wie schön ist doch die Welt. Ruf sofort in Berlin an. Ja, frag Gerhard oder Gertrud, ich würde gerne wissen, wie hoch ihr Honorar ist. Oder besser noch, ruf in Wien an. Gisela sagt ja bestimmt, für wie viel Geld sie kommt. Und danach sofort Hans Wilhelm. Ja. Der schafft immer das höchste Honorar, egal wie viele Nobelpreisträger eingeladen sind. Okay. Der schafft immer das höchste Honorar, egal wie viele Nobelpreisträger eingeladen sind. Und dann rufst du die Massenlesungstussi an und sagst, ich lese entweder für das Honorar von Hans Wilhelm oder gar nicht. Ich mache es. Und sag, das ist keine Honorarforderung, sondern eine präventive Schmerzensgeldforderung. Ja, ja. Und bei Anwesenheit von Herrn Schlink verdoppelst du das Schmerzensgeld, falls er die Absicht hat zu lesen. Püppi, ich versuche. Und am Schluss sagst du, Püppi tritt auf und liest und sonst gar nicht. Ja. Mit anderen Worten, für dieses Honorar, das ein Schmerzensgeld ist, lese ich auf keinen Fall meine deutsche Übersetzung. Ziehe mich nicht aus, verspritze kein Blut, beleidige niemanden, stecke meine Hand nicht zwischen die Beine und es gibt auch keine obszönen Gesten fürs Fernsehpublikum. Hallo? Schätzchen. Ich möchte mal wissen, warum von unseren Kulturdamen immer nur Männer eingeladen werden. Jetzt geht's auch blöd. Wissen Sie das, Herr Praktikant? Püppi lässt herzlich grüßen. Außer Gertrud, Gisela und mir scheint es in Mitteleuropa überhaupt keine Schriftstellerin zu geben. Wir haben nur eine klitzekleine Frage. Mit so einem Kind können Sie sich ja schon in diesem frühen Alter unterhalten. Die verstehen für ihre Verhältnisse schon sehr viel. Es mag eine Ansprache, nicht wahr? Kuckuck. Kuckuck. Kuck, kuck, kuck, kuck. Und schon spricht er wieder mit mir. Ja, das wird einem gar nicht langweilig, so ein Kind. Das ist ja auch das Allerwichtigste, dass die Gene weitergegeben werden und verstreut werden, möglichst in der ganzen Welt. Das können Sie überall hören und lesen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und alle verstreuen ihre Gene. Die Politiker und Künstler und Sportler und Weltrekordler und sogar die Priester und Bischöfe. Also wenn sie gute Gene haben, bilden da keine Ausnahme. Ja, und es ist ganz wichtig, dass Sie mit dem Baby sprechen. Auch wenn es noch gar nichts sagt, am besten 2 oder, nein, besser 3 sprachig. Ja, da legt man gleich mehrere Kulturen in die Wiege. Das ist eine Investition, die überall gefordert wird, damit die Deutschen Weltspitze werden. Aber, naja, ich rede zu viel. Red nicht so viel, sagt mein Pippi, sonst nützt es nichts, wenn du gut ausschaust. Und lies mal ein Buch. Ja, da hat mein Pippi gut reden. Das gehört ja zu ihrem Beruf irgendwie, das Bücherlesen. Obwohl mein Püppi keine Bücher liest, sondern nur Bücher schreibt und Literaturperformance macht. Ja, das ist ein Unterschied. Heute sagt man dazu Literaturperformance, was der Goethe von früh bis spät gemacht hat, ohne Englisch. Aber ich möchte meinen Püppi mal an der Börse sehen, wenn der DAX fällt, weil der Präsident hustet. Stimmt's, Sohnemann? Hm? Ja. Ah, der hat's gut. Naja, bei den Eltern. Hm. Ja, mein Püppi war ein Wunderkind, wissen Sie? Violine. Wir kriegen genauso viel wie Gertrud und Gisela. Aber weniger als Hans Wilhelm. Na, dafür das ist das interessiert mich nicht. Ach, ich will so viel wie Hans Wilhelm oder ich rühre mich nicht von der Aber Stelle. Aber das ist doch eine völlig andere Jetzt habe ich es nach 10 Jahren endlich geschafft, dass ich nur noch Einladungen bekomme, wo ich hinfliegen kann und wo ein 5-Sterne-Hotel ist. Jetzt hör doch und dann versuchen Sie es immer noch mit den 2. Klasse Deutsche Bahn-Honoraren. Danke! Aber Püppi, jetzt hör doch mal zu. Ich glaube nicht, dass Gertrud und Gisela kommen. Die werden noch absagen. Das werden sehen, Herr Praktikant. Nein. Ja, nur ich sag nie ab. Und das ist auch gut so. Ja, weil ich sogar eine der 2 oder 3 Schriftstellerinnen in Deutschland es leisten können. Aber du sagst dich dabei, du... Genau genommen nicht einmal eine Schriftstellerin, sondern eben eine Literaturperformance-Künstlerin. Da könnten Sie sogar noch froh sein, dass ich das Fernsehen mitbringe und morgen oder übermorgen alles im Internet präsent ist. Sagt der Tussi, wir fliegen noch heute ab. Dann kann sie zusätzlich 3 extra Flüge bezahlen. Reg dich doch nicht auf, Püppi. Ich versuche es doch. Versuchen genügt nicht, Mutti. Und es gibt keine Sonderleistungen. Es ist wie bei der Prostitution. Ach, du mal mit Außer, dass es bei uns kein Geld gibt, wenn wir mit den Herrschaften ins Bett gehen. Das ist doch ein guter Grund, es nicht zu tun. Begleiten Sie mich, Herr Praktikant. Hast du alles? Ja, Mutti. Warum werden wir nicht abgeholt? Taxifahren macht mich nervös. Nur die vom Fernsehen kriegen einen Wagen mit Fahrer. Warum fährst du ausgerechnet heute mit, Mutti? Das machst du doch sonst nie. Ich kann es nicht leiden, wenn du mitkommst. Du machst mich nervös. Steig endlich aus. Welchen Eindruck bekommt denn der Herr Praktikant von unserer Professionalität? Ich habe dich neben Hans Wilhelm platzieren lassen. Es ist mir egal. Hauptsache, er riecht gut und ich bekomme das gleiche Honorar wie er. Hoffentlich musst du es nicht nachprüfen. Es geht ums Image. Das Einzige, womit wir uns heute noch blamieren, ist ein niedriges Honorar. Ich habe dir alles in die Handtasche gepackt, das Manuskript, Tempotaschentücher. Mutti, ich mache das seit 10 Jahren. Eine Massenlesung ist was anderes. Da geht es vor allem um die Versammlung von Namen. Die Jungs werden versuchen, dich rauszuboxen. Ach Gottchen, die machen sich vor den Kameras doch in die Hose, obwohl sie Valium und Beta-Blocker geschluckt haben. Die meisten werfen die guten alten Muntermacher ein. Für die ist es doch das Wichtigste, dass ihre Stirnfalten weggeschminkt werden und beim Färben kein graues Haar vergessen wurde. Du tust gerade so, als hättest du einen Auftritt bei Wer wird Millionär? Was denn so anders als bei einer Quizshow? Oder laufen während der Lesung Leute herum und schauen nur mal kurz im Vorbeigehen herein? Oder sitzen wir in Käfigen? Drückt uns ein schwitzender Politiker die Hand? Müssen wir Küsschen verteilen? Gibt es zur Lesung Volksmusik? Jede Stunde gibt es eine Pause. Du machst deine Literaturperformance, wartest die Pause ab, dann kannst du gehen. Danach kommen die Nächsten. Es sitzen immer 4 auf dem Podium. Du liest mindestens 10 Minuten und keine Sekunde kürzer. Das ist im Vertrag festgelegt. Und reg dich nicht über das Honorar auf. Über ein hohes Honorar rege ich mich nie auf. Zeig mal den Scheck. Nein. Gib doch her, jetzt, ich lass doch mal sehen, was? Für dieses Honorar nur 10 Minuten. Wie hast du denn das geschafft? Der Höhenach ist der Sponsor, ein Waffenhändler. So schlimm ist es auch wieder nicht. Stört mich auch nicht. Mich stört nur Taxifahren. Nur die vom Fernsehen kriegen einen Wagen mit Fahrer. Wer nicht vom Fernsehen ist, existiert gar nicht. Sie wollen, dass du mindestens 5 Minuten Deutsch liest. Nicht eine einzige Minute Deutsch. Jetzt verschwinde schon. Sei mein Püppi. Halten Sie bitte hier an. Ach ja, Gertrud und Gisela haben abgesagt. Viel Spaß bei der Performance, Herr Praktikant. Ich steig hier aus. Kuck, kuck. Ja. Ich persönlich schieb ja lieber einen Wagen. Den kann ich dann auch mal stehen lassen. Und bei diesen Babybauchbinden, da verwickelt und verheddert sich immer alles. Aber ja, gut sieht das schon aus, die Männer mit den Babys um den Bauch. Irgendwie... jung und sportlich. Naja, sexy halt. Sonst würden es ja die Politiker und Künstler und Weltrekordler und Megastars nicht tun. Kuckuck! Unser Sohnemann ist immer ein fröhliches Kind gewesen. Immer gut gelaunt. Schon der Mutterbauch. Allerbeste Laune, wie mein Pippi immer sagte. Ja, ist eigentlich nett, dass Kinderkriegen wieder modern ist. Wird Zeit, dass die Mama wieder zurückkommt von ihrer Literaturperformance. Nicht, Sohnemännchen? Oder noch besser, Mutti kommt wieder zurück von ihrem Literaturperformance-Management für unsere Pippi. Sind wir vielleicht glücklich, dass wir eine Mutti haben? Mutti ist fast wichtiger als die Mama. Ohne Mutti läuft gar nichts. Jetzt werden Sie mich gar nicht hören, Herr Praktikant. Jetzt entgeht Ihnen ein Event. So nennt man die deutsche Art der Freizeitvernichtung. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Bericht über mich auch ohne diese Massenlesung unterbringen? Versäumen werden Sie nichts, Herr Praktikant. Das können Sie alles später aus dem Internet herunterladen. Auf und auf, Sahnsahn! Bevor wir in die Diskussion gehen, muss ich auf Punkt 17 der Richtlinien hinweisen. In diesem Punkt 17 heißt es, die Mitglieder der Jury haben während der gesamten Veranstaltung, die der Ermittlung der Preisträger dient, Anwesenheitspflicht. Es ist ein Juror schon am Beginn der Lesung weggegangen. Ich denke, dass die Jury bzw. die Veranstalter oder beide nun darüber zu entscheiden haben, was passiert, wenn ein Juror während der Lesung nicht anwesend ist. Jedenfalls habe ich keine Lust zu einer Massenlesung, bei der Gertrud und Gisela abgesagt haben. Und eine Lesung an so einem Ort. In Deutschland liebt man Lesungen in alten Fabriken oder in Bunkern. Am besten in Luftschutzbunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn hier von der Parallelität der Ebenen die Rede war, also technologisches und menschliches, da habe ich den Eindruck, eben da komme ich auf das zurück, was ich sagte, dass die Parallelität nicht ganz genau ist, weil das Technologische mit viel größerer Sinnlichkeit präsentiert wird als die Sinnlichkeit. Ich finde eben gerade, dass es nicht zusammen geht, das Technische und das Menschliche, oder besser, dass das Menschliche im Technischen stecken bleibt. Sie haben von der Lokomotivhaftigkeit des Menschen gesprochen, also Männer als Lokomotiven, Frauen als Tunnels. Also da ist für mich keine Gleichwertigkeit zwischen Technischem und Menschlichem zu sehen, sondern eben das Gegenteil. Hören Sie nicht auch eine Sirene? Statt unserer Lesestimme höre ich an solchen Orten immer furchtbare Geräusche. Und es ist mir egal, ob sie real sind oder in meinem Kopf stattfinden. Ja, ich möchte der Autorin gratulieren zu ihrem Mut, mit diesem Text nach Klagenfurt zu kommen. Und es fällt schwer, nach dieser dreitägigen Geißelnahme, die sich da Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit diesem Text eigentlich nicht unglaublich dankbar zu sein. Für seinen Versuch, Realität auf eine Weise einzufangen, wie es eben Klagenfurt textmäßig sehr untypisch ist. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für die Komik, ich bin sehr dankbar für den sehr genauen Blick. Natürlich ist das ein Versuch, Wirklichkeit zu beschreiben. Ich bin immer zu früh, Herr Praktikant. Ich schaue mir immer vorher den Auftrittsort an. Natürlich sagt einem niemand, Ihr Auftritt findet in einer asbestverseuchten oder benzolverseuchten Fabrikhalle statt, die wir ohne Ihren Auftritt abreißen müssen. Ich höre mich bei meinen Lesungen die ersten Worte sprechen und spüre, wie die Leute denken, was wird sie heute machen? Hoffentlich das, was sie in Klagenfurt gemacht hat. Das Publikum denkt nicht, was liest sie heute Abend? Es ist völlig egal, was Pippi heute Abend liest. Hauptsache, es tut sich was, wie in Klagenfurt. Bei Pippi tut sich beim Lesen immer was. Sie liest Englisch, aber sie hat eine Hand zwischen den Beinen. Das ist die Hauptsache. Ein großer Erfolg. In den Vereinigten Staaten, in Amerika, in der Welt und hier bei uns auch. Dann verzeihen Sie auch, dass nicht Deutsch gelesen wird. Manche merken das gar nicht. Kein Wort zu hören in der toten Sprache. Es war offensichtlich so, dass es ihm schlecht geworden ist. Das ist ja so eine Art medizinischer Grund, den man als medizinischen Grund zu respektieren hat. Wenn ihm jemand einen Herzkasper kriegt und rausgeht, kann man ihn auch nicht zwingen, hier zu sitzen. Ich denke, wir sollten das sozusagen in der Jury-Sitzung gemeinsam mit den Veranstaltern entscheiden und führen jetzt laut Vorschlag die Diskussion. Und wenn das so einfach geht, dachte ich mir, mit der Hand zwischen den Beinen beim Vorlesen in Klagenfurt den ersten Preis zu holen, dann machen wir das doch einfach weiter so. Und das literaturinteressierte Publikum bekommt gar nicht genug davon. Also bin ich seit 10 Jahren immer noch das 15-jährige Girlie von Klagenfurt. Was immer ich tue und treibe oder schreibe oder veröffentliche oder singe oder vorlese und egal wie alt ich geworden bin. Ja, das ist echte Göhren-Prosa, die mich eigentlich köstlich amüsiert hat. Die Simpsons, die sind jetzt endgültig Teil der deutschen Literatur geworden und auch noch Plattdeutsch. Sprechen Sie. Ich glaube, Sie sprechen Niederrhein. Entschuldigung, kann ich mir als Schweizer leisten. Niederrhein. Das ist frisch und frei von der Leber wegerzählt, die schon ein bisschen strapaziert ist von Bolls grüne Banane oder Red Bull mit Wodka, nehme ich an. Das ist übers Ganze gesehen ein Sammelsurium von einzelnen Stimmen oder einzelnen Tönen, was natürlich überhaupt nicht aufgeht auf die Länge gesehen. Das sind wirkliche Klugheiten, die ich sehr schätze in dem Text. Spendieren Sie mir einen Kaffee, Herr Praktikant? Ich habe nie Geld dabei. Irgendwo sind Kreditkarten, aber ich benutze sie nicht. Diese Kulturluftschutzbunker werden immer mit einem Kaffee verziert. Wir werden diesen gastlichen Ort hier verlassen und dann dürfen Sie mich zu einem Kaffee einladen. So früh zurück? Pippi ist noch nicht da. Ja, das Kind hat genug Luft geschnappt. Ich auch. Kuckuck. Fällt dir nichts anderes ein als dieses Kuckuck? Da wird das Kind ja noch blöd im Kopf. Warum muss immer die ganze Familie mitreisen, wenn Pippi auftritt? Du hattest doch bisher nichts dagegen. Pippi braucht besonders dann ihre Familie um sich, wenn sie arbeitet. Wenn du sie arbeiten lässt, Mutti. Was sind denn das für Töne? Sie arbeitet schließlich auch für dich und deinen Sohn, mein Lieber. Und sie hält dich aus der Öffentlichkeit heraus. Und ich arbeite auch für sie. Ja, der Einzige, der nicht arbeiten darf, bin ich. Zum Glück, mein Lieber. Das können wir uns nicht leisten, wenn du arbeitest. Wir lassen es uns was kosten, damit du nicht arbeitest. Merkwürdig. Irgendwas muss dein Püppi doch an mir finden. Das wüsste ich auch gern. Nachdem wir der Luftschutzkeller-Massenlesung entronnen sind, dürfen Sie mich zu einem Café einladen, Herr Praktikant. Ich bin ja keine Schriftstellerin, sondern eine Performance-Literaturkünstlerin. Ein 15 Jahre altes Zeitgeistmädi, das sich heute 10 Jahre zu lang mit Literatur-Performance in diesem doch sehr rückständigen Land beschäftigt hat. Ja, für den Herrn ein Kaffee. Entkoffiniert ist ja schon so spät. Und für mich einen doppelten Wodka. Und eine Performance-Literaturkünstlerin fällt nicht vom Himmel und kommt wie alles Gute nicht vom lieben Gott, sondern aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wie ich. Mit 14 Jahren als nicht mehr ganz unschuldiges College-Girl aus den Vereinigten Staaten von Amerika gekommen bin. Herr Praktikant, eins war mir klar, was aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommt, wird in Deutschland angebetet. Nicht nur der Dollar, sogar eine Performance-Literaturkünstlerin. Auch was die Deutschen für den amerikanischen Optimismus halten, wird angebetet. Optimismus ist für Deutsche vor allem Spaß im Container oder im Bunker und Spaß in den Baracken. Hauptsache, niemand stört ihre schlechte Laune, ihre Krankheiten und Panikattacken. Nur das Internet ist heilig bis in alle Ewigkeit. Obwohl es die Amis erfunden haben und nicht die Deutschen, die doch sonst alles erfinden. Deswegen habe ich es auch Mutti ans Herz gelegt. Fürs Internet ist Mutti zuständig. Mutti bringt meine Webseite auf den neuesten Stand. Deutschland ist das größte Disneyland der Welt. Das ist die freiwillige und selbst auferlegte Strafe für Hitler. In den Vereinigten Staaten von Amerika habe ich gelernt, dass Hitler nicht enden wird, außer für die Deutschen. Die glauben, es sei vorbei mit dem Albtraum. Nur die Deutschen glauben, sie hätten ein Recht, Hitler zu vergessen. Während er außerhalb Deutschlands gerade zum Grusel-Megastar mutiert und eine Geldmaschine geworden ist. Kellner, wo bleiben die Getränke? Und was machen wir, wenn Amerika das Hitler-Business eines Tages auch nicht mehr braucht? Wie stehen wir denn da? Da haben wir ja zum zweiten Mal innerhalb von 100 Jahren ein Kulturloch. Da gibt es ja gar nichts mehr, was einen an Deutschland interessiert. Außer vielleicht, wenn wir in der Vermarktung noch besser werden. Die Deutschen stecken ihre Kultur am liebsten in Bunker, Baracken und Container, bevor sie diese als deutsche Kultur in der Welt oder in der deutschen Provinz herumhängen und herumschweben lassen, bis sie müffelt. Dort fühlt sie sich wohl. Deutsche Künstler stürmen schon freiwillig in die Container. Die Liebe der Deutschen zum Bau von Bunkern und Baracken ist legendär. Die deutsche Barackenkultur fließt in die deutsche Containerkultur über. Und wenn es mein ganzes Leben lang in Deutschland keine Kultur ohne Hitler gibt? Weil es in Deutschland gar nicht mit Hitler aufhört. Wenn jede Generation Hitler als Superstar wiederentdeckt. Zumindest solange er die Provokation besetzt. Heißt nicht auf die Provokation verzichten, auf Kunst und Literatur verzichten? Das Furchtbare ist, dass Hitler nicht nur eine Geldmaschine, sondern wahrscheinlich auch der größte deutsche Künstler gewesen ist. Und die deutsche Kunst, ob Literatur, Performancekunst oder nicht, durch den autistischen Antikünstler Hitler nicht nur tatsächlich zugrunde gerichtet wurde, was Püppi als künstlerischen Größenwahn in der deutschen Kultur und Literatur als Motiv gar nicht zu entdecken braucht, weil es offen zutage liegt. Zuerst kommt doch... Wo ist Püppi? Sie ist bei der Massenlesung nicht aufgetaucht. Sie hatte keine Lust, Mutti. Ich hätte auch keine Lust. Eine Disziplinlosigkeit. Das ist unprofessionell. Dann können wir ja wieder abreisen. Wie stehen wir da? Leg dich nicht auf, Mutti. Unser Püppi weiß schon, was es tut. Unser Püppi? Was tust du denn für unser Püppi? Fang nicht wieder mit dem Thema Geld an. Wenn's das nur wäre. Ist dir klar, dass du es mir zu verdanken hast, wenn Püppi nicht dauernd mit irgendwelchen Kulturdeppen ins Bett steigen muss? Mein Püppi ist noch nie mit einem Kulturdeppen ins Bett gestiegen. Weder mit einem amerikanischen, noch mit einem deutschen Kulturdeppen. Ja, ich bin dir ja auch dankbar. Obwohl... Obwohl? Laut Ehevertrag müsste es mir egal sein. Das ist eure Privatsache. Den Ehevertrag hast du aufgesetzt. Gott sei Dank. Was fehlt dir noch, dass mein Püppi... Dein Püppi bleibt arbeitsfähig. Keine Angst, ich bleibe arbeitsunfähig. Ich halte den Vertrag. Laut Vertrag darf ich dich aber umbringen. Was machst du da? Ich würde gern dich zuerst umbringen, danach mich in Luft auflösen. Dieses wunderbare Leben mit meinem Püppi scheint dir nicht zu bekommen. Es gibt keinen Grund, mich umzubringen. Es gibt keinen Grund, dich in Luft aufzulösen. Jedenfalls nicht, solange Püppi dich braucht. Keine Angst. Püppi zuliebe bringe ich dich nicht um. Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Diese sich global vernetzte und immer vernetzende, also offenere und sich dadurch immer radikaler verschließende Menschenkommunikationsgemeinde aus einzelwesenden Autisten lässt nur noch eine autistische Kunst zu. Also erleben wir nicht nur eine fast ausschließlich autistische Kunst, sondern auch Autisten als Künstler. Und zwar nur noch autistische Künstler. Nur weil ich 25 bin und mich die meisten noch für ein paar Jahre jünger halten, darf ich sagen, dass mich diese ganze Technologie nicht die Bohne interessiert. Das glaubt mir eh niemand. In Wahrheit darf ich gar nicht sagen, dass ich die neuen Technologien nicht einmal kenne. Männerspielzeuge und virtuelles Herumfummeln interessieren mich überhaupt nicht. Mutti macht das alles. Für die neuen und allerneuesten Technologien ist Mutti da. Ebenso wie für die Steuer, das Wäschewaschen, die Projekte, Einladungen, Gastvorlesungen, Kindergartenplatz. Fürs schon morgen veraltete Internet ist Mutti ebenso zuständig wie für die Gentechnik und die Nanotechnik. Und für alles Neue, das morgen veraltet, ist ebenfalls Mutti. Und mein Gatte sitzt als Papi im Park und hütet das Baby. Ich bin ausschließlich fürs Geld zuständig, also für die Literatur, also für die Literaturperformance. Euripides und Nina Hagen sind meine Lieblingskünstler. Aber das ist völlig austauschbar. Deshalb tausche ich jede Woche die Vorbilder und Stars und Götter aus. Das macht Mutti auf der Webseite allen publik. Herr Praktikant, es ist völlig logisch, dass man in den USA Euripides und Nina Hagen als Lieblingskünstler entdeckt. Für meine Fangemeinde sind Euripides und Nina Hagen Herr Nachbar und Frau Nachbarin auf unserer Webseite und unserer Festplatte, also unserem Gedächtnis. Und das Praktische ist, dass alle Bewegungen in jede denkbare und undenkbare Richtung besser sind als der gute alte sogenannte Fortschritt von früher, der meistens nur als eine einzige Bewegung daherkam und die war auch noch falsch. Jetzt laufen wir richtig. Egal, wohin wir laufen. Und am allerrichtigsten laufen wir, wenn wir wie angewurzelt stehen bleiben. Schau! Schau! Schneller und schwächer werden, da schließlich kaum tastbarer Puls. Fahle Blässe, kalte Haut, Frieren. Schweiß auf der Stirn, Teilnahmslosigkeit. Natürlich habe ich eine Sprechausbildung. Natürlich eine Schauspielerinnenausbildung. Sogar eine Ausbildung als Rockmusikerin. Und natürlich eine als DJ. Und eine Ausbildung als Videokünstlerin. Und natürlich eine als Computerdesignerin. Und eine als Internetmalerin. Und natürlich eine als Kommunikationsarchitektin. Und eine Spezialausbildung als Literaturmanneke. Und eine als Medienkomponistin. Und natürlich als Literaturperformancekünstlerin. Nein. Da habe ich keine Ausbildung. Das habe ich selbst erfunden. Meine Ausbildungen bestanden ja im möglichst raschen Abbruch jeder Ausbildung. Bewusstlosigkeit. Der Bewusstlose ist nicht ansprechbar. Feststellende Atmung, stabile Seitenlage. In Klagenfurt saßen mir zwei 14-Jährige aus dem Literaturinstitut Leipzig im Nacken. Und Sie wissen, Herr Praktikant, in Leipzig pauken Sie sogenanntes Schreibhandwerk auf dem guten alten Laptop, bis es zu den Ohren rauskommt. Und da dachte ich, diese schreibenden Mäuschen putzt du mal mitsamt ihrem Schreibhandwerk mit deiner zarten Hand zwischen den Beinen weg. So was haben die in Leipzig sicher nicht gelernt. Sondern wie man in die Tastatur des Laptops haut, haben die gelernt von ihren Literaturprofessoren. Und wie fleißig und diszipliniert und begabt man schreiben muss. Und dass man das eigentlich gar nicht lernen kann, das Schreiben. Wie man ein Genie wird, könnte man schon lernen, aber nicht im Leipziger Literaturinstitut. Trotzdem, nicht aufgeben, Girlies. Dort haben sie auch nicht gelernt, wie man die Tastatur des Laptops mit einem oder zwei Fingern zertrümmert. Oder wie mit einer zarten Patschhand zwischen den Beinen, die den Laptop überhaupt nicht berührt, Klagenfurt gewonnen wird. Stillstand. Keine Atemgeräusche. Keine Atembewegungen. Keine Ausatemluft. Tod. Also, nochmal zwei Strafsemester Leipzig, Girlies. Nochmal zwei Strafsemester Literatur und Schreiben, dann seid ihr auch 15 und habt auch zwei 14-Jährige vor der Nase. Und eine 15-Jährige aus Kärnten, die keineswegs in Leipzig gewesen ist, sondern in Ohio Striptease studiert hat und euch schon wieder den Preis wegschnappt. Holt nicht vor dem Schreiben erstmal Mutter den größten Vorschuss heraus? Steht nicht am Anfang des Schreibens die beinharte Verhandlung der Filmrechte? Kommt dann das Schreiben? Oder erster Vorlauf mit Interviews, Fernsehen, Vorabdruck, Videoclip? Kommt dann das Schreiben? Oder erst die Verhandlung mit den Firmen, deren Namen und Produkte auftauchen sollen? Ist es überhaupt möglich zu schreiben, bevor das Geld dafür auf dem Konto ist? Ich erinnere mich ans Spielen, ans Violinspielen, Herr Praktikant. So wurde mir alles, was kam, schmackhaft gemacht. Schmackhaft ist gut, um Geschmack ging es nicht. Ich erinnere mich doch nicht sehr gut. Denn das verursacht sinnlose Schmerzen. Vielleicht wollte Mutti das Beste, ihr Bestes. Das Beste in ihr wahrscheinlich, und das war nicht ich. Ich war das Zweitbeste. Das Beste war der Ami, damals. Das Beste war immer der Mann, zum Glück. Doch nicht ihr Püppi, beileibe nicht, bei Licht besehen. Deshalb wurde Püppi nicht mit der Dressur gequält, sondern ich dachte, ich spiele nur. Lieber hätte ich mit anderen Kindern gespielt, aber ich dachte, alle Kinder spielen Violine. Später, als Mutti wieder einem ihrer Amis nachzog, nach Möglichkeit hatte sie immer einen Ami, war ich schon das Beste geworden, das sie besaß. Und der Ami plötzlich immer nur noch das Zweitbeste. Ich war also ihr Bestes, wenn ich die Beste wurde. Und das wurde ich. Ich war also ihr Bestes, wenn ich die Beste wurde. Und ich wurde die Beste, obwohl ich die Violine hinwarf. Es war nicht die Qual mit der Dressur am Instrument, das fiel mir leicht. Und Mutti hatte mich gut abgeschottet und zur Belohnung musste ich keine Angst mehr haben vor den anderen. Und vor der Dressur hatte ich eh keine Angst. Amerika war Muttis Fehler. Denn sie teilte die Zeit zwischen dem Ami und mir. Und wenn der Ami dran war, warf ich die Violine in die Ecke sozusagen. Euripides, wie ich schon sagte. Nina Hagen und diese verrückte Dickinson. Ich liebe die Kunst. Ich liebe die Kunst. Mutti, hörst du mir zu? Ich liebe die Kunst. Das ist ungesund. Was sagst du? Du liebst die Kunst. Ja, genau. Und ich liebe das Geld. Und ich liebe Massenlesungen. Püppi liebt euch alle. Die Literatur liebe ich nicht, natürlich nicht. Niemand liebt die Literatur, außer sie bringt Geld. Ich liebe die Provokation. Du wiederholst dich. Was sagst du? Du wiederholst dich. Wiederholung ist Kunst. Die ganze Kunst ist Wiederholung. Das ganze Leben ist Wiederholung. Ich bin süchtig nach Wiederholung. Fast so süchtig wie nach Geld. Und Erfolg. Und Sex. Den Erfolg wiederholen, das ist doch fabelhaft. Nur Geld scheffeln ist noch schöner. Wahrscheinlich hasse ich meinen Tod, weil ich ihn nicht wiederholen kann. Du schimpfst ja gar nicht, weil ich nicht bei der Massenlesung aufgetreten bin. Das ist was ganz Neues. Du schimpfst ja gar nicht über meine Disziplinlosigkeit. Ich liebe es, disziplinlos zu sein. Ich lese nicht mehr in meiner deutschen Heimat. Keine Literaturperformance. Nie mehr Massenlesungen. Was redest du da? Püppi liest nicht mehr in ihrer deutschen Heimat. Keine Literaturperformance mehr. Keine Patschhändchen zwischen den Beinen beim Vorlesen. Püppi schmeißt hin. Kuckuck. Mutti, wir schmeißen hin. Kuckuck. Ich misch mich nicht mehr ein. Du lässt dir ja nichts mehr sagen. Du schadest dir, das weißt du. Ja. Morgen ist wieder alles anders. Hier schaffe ich es nicht mal zur Literaturdiva, was langweilig genug ist. Püppi fliegt in die USA zurück. Wir haben zu lange Literatur und Literaturperformance in diesem Land gemacht, Mutti. Das lohnt sich hier nicht. Die kulturelle Vermarktung in diesem Land ist stümperhaft und es bedeutet nichts, in Deutschland berühmt zu sein. Du willst jetzt schon aufhören? In den Vereinigten Staaten drehen wir erstmal den Film. Aber du hast doch keine Ahnung vom Film. Ich kann alles. Alles besser als Literaturperformance in Deutschland. Ich gebe Ihnen das Honorar zurück oder den Scheck. Oder besser, wir behalten das Honorar und dann nichts wie weg. Keine Lust, dich zu wiederholen? Ich bin süchtig nach Wiederholung. Fast so süchtig wie nach Geld. Ich liebe es, Massenlesungen in Deutschland abzubrechen. Am meisten bin ich süchtig nach Erfolg. Kuckuck. Und Sex. Den Erfolg wiederholen, das ist doch fabelhaft. Nur Geld scheffeln ist noch schöner. Kuckuck. Den eigenen Tod wiederholen wäre auch nicht schlecht. Die Kunst wiederholen ist nicht möglich, es gibt keine Kunst mehr. Die Literatur wiederholen ist unmöglich, es gibt keine Literatur mehr. Dafür gibt es die Kunst der Vermarktung. Ich liebe die Vermarktung. Die Kunst unseres Jahrhunderts ist die Vermarktung. Eine perfekte Vermarktung ist wie ein Dauerorgasmus. Wir selbst sind ein perfektes Kunstwerk, wenn wir uns perfekt vermarkten. Und wir werden sofort mit Geld und Erfolg und Sex belohnt. Und mit dem ewigen Leben, demnächst. Wenn auch der Mensch nicht perfekt ist, die Vermarktung kann perfekt sein. Das kann man schließlich von jedem verlangen. Mit ein bisschen gutem Willen geht das doch. Das wenigstens muss möglich sein. Eine perfekte Vermarktung. Dann dürfte es sogar Kunst sein. oder Literatur. Bude zu, Affe tot. Wie bitte? Bude zu, Affe tot. Pippi tritt auf. Hörspiel von Reinhold Battberger. Die Personen und ihre Sprecher waren Pippi, Sophie Reuss, Mutti, Monika Bleibtreu, der Gatte, Pierre Frank. Ton, Johanna Fegert, Schnitt, Regine Schneider, Musik, Veronika Kubzog, Regieassistenz, Marc Ginzler, Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Klaus Schmitz.